Ein Sprecher des Zentralvorstandes des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas veröffentlichte am 25. April eine Stellungnahme mit dem Titel »Wir werden die Aggressoren gegen unser Land und unsere Gesellschaftsordnung allesamt vernichten«. Die skrupellosen militärischen Bewegungen und Sanktionen der USA und Südkoreas gegen die Demokratische Volksrepublik Korea, so unterstrich der Sprecher, sind militärische Provokationen, die den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und in der Region schwer zerstören und die Lage extrem verschärfen, sowie eine offene Kriegserklärung für einen nuklearen Krieg. Den totalen Krieg mit totalem Krieg und den nuklearen Krieg mit dem vernichtenden nuklearen Schlag unserer Art zu beantworten und so die Aggressoren und Provokateure restlos zu zerschlagen, ist der Widerstandswille und die Siegeserklärung unserer Armee und unseres Volkes. Wenn einmal der Befehl erteilt wird, werden die landwirtschaftlichen Werktätigen der DEVJK mit Waffen in den Händen die amerikanischen und südkoreanischen Kriegsfanatiker wie Unkräuter wegschneiden und sie in den Misthaufen hineinwerfen. Die Kriegslustigen der USA und Südkoreas sollen sich hinter die Ohren schreiben, dass ihr dreckiges Leben zu Ende gehen würde, wenn sie in diesem Land, das unsere landwirtschaftlichen Werktätigen zusammen mit den revolutionären Streitkräften von Baekdusan mit der Waffe von Songun und unter Einsatz ihres Lebens verteidigen, selbst ein Reisblatt auf den Feldern und einen Dachziegel der Bauernwohnung verletzen werden. Wir empfehlen ihnen, sich nicht unsinnig zu benehmen.